WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir ein bisschen verspätet. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Freie Themennacht heute. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mit wem fangen wir an? Wir fangen an mit Marie und die ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Marie. Ja, meine Liebe, weshalb rufst du an? Ja, also eigentlich würde ich mal gerne deine Meinung hören. Ich bin verheiratet seit 11 Jahren. Ja. Mein Mann ist beruflich sehr viel unterwegs. Er ist auf Montage seit 8 Jahren. Und er ist jetzt schon 2-mal fremdgegangen. Mhm. Und obwohl wir uns eigentlich einig sind, dass ich ihm das verziehen habe, mal wieder, rennt mir das jetzt trotzdem nach. Mhm. Wir hatten Anfang des Jahres eigentlich Entschuldigung, besprochen, dass er schon guckt, dass er ein bisschen mehr zu Hause ist, dass er nicht mehr so viel unterwegs ist, weil die Überlegung ursprünglich war, dass er vielleicht nicht alleine sein kann oder zu weit weg ist von zu Hause oder sich einsam fühlt oder so. Ist er während der Reisen, also während des Aufenthaltes, fremdgegangen? Ja. Ja. Wie hast du das herausbekommen? Eigentlich per Zufall. Ich habe ein Foto entdeckt, habe ihn angesprochen und er hat dann zugegeben, dass da was gewesen ist. Also 2-mal per Zufall das entdeckt? Ja, das erste Mal war ein bisschen komplizierter. Da hat er mich eigentlich über längeren Zeitraum betrogen und da habe ich das durch E-Mail-Verkehr rausgekriegt. Da habe ich zufällig eine E-Mail gelesen und habe das hinterfragt und da kam dann eigentlich viel mehr raus. Und okay, ich dachte gerade am Anfang, er hätte dich real nur 2-mal betrogen. Aber das ist ja viel öfter dann passiert. Wenn auch mit derselben Frau offensichtlich beim ersten Mal. Ja, wobei er eigentlich abstreitet, dass das tatsächlich eine Beziehung war. Er hat mir das so mehr oder weniger Romeo und Julia technisch dargestellt, dass man dann eigentlich nicht zueinander gefunden hat und dass dadurch, dass er sich da mehr oder weniger drüber ausgelassen hat, dass ich jetzt was rausgekriegt habe, dass sie sich so mögen. Und und diese Frau lebte auch im Ausland? Ja. Ja. Nun, wenn das 2-mal passiert ist, kommt einem ja gleich der Gedanke, es könnte auch 3, 4, 5-mal passiert sein. Ja, genau, das ist der Haken an der Sache. Mhm. Letztendlich hat er mir, also das erste Mal war vor 4, 4,5 Jahren, da hat er eigentlich mir die Schuld gegeben, weil hier zu Hause hat sich natürlich über die Jahre hinweg durch etliche Probleme mit Kindern aus der ersten Ehe und Geld und Zeit und Baustelle im Haus und sowas alles hat sich das sehr zugespitzt und hochgeschaukelt und da hat er halt eben mehr oder weniger sich trösten lassen. Dadurch ist das dann entstanden, dass er da eine Beziehung zu dieser Frau aufgebaut hat. Mhm. Und beim zweiten Mal? Beim zweiten Mal war es eigentlich, dass er überhaupt keinen Anlass hatte. Wie lange liegt das jetzt zurück? Ein halbes Jahr. Naja. So, was sagt er jetzt zu dir? Was hat er? Ja, dass es eigentlich überhaupt nicht an mir gelegen hat, dass es nur mit ihm allein zu tun hat, dass er dass ihm das einfach passiert ist und dass er einfach erwachsen werden muss. Wie alt ist er? 45. Okay. Hat er dich um Verzeihung gebeten? Ja, genau das habe ich dann auch irgendwann gesagt. Mir fehlt es irgendwie, dass er mich um Verzeihung bittet. Klar hat er das getan, aber das war so nicht aus vollem Herzen und mit großer Attitüde, das nicht. Ja, das ist klar, hat er gesagt, es tut ihm leid und das kommt nicht wieder vor und er ist froh, wenn ich ihm das verzeihe. Und danach war er aber damit fertig. Für mich ging es dann eigentlich erst richtig los, weil ich dann irgendwann auch gesagt habe, du, mir fehlt einfach... Wie ist denn... Ja, dir fehlt? Ja, was weiß ich, im Kniefall mit Hose zwischen den Zähnen oder irgendwas. Naja, verstehe schon, dass eine größere Symbolik auch ist oder dass es, genau, mehr, dass es unterstrichen wird, das Ganze. Na, aber er möchte, dass das mit euch so weitergeht. Er sieht die Zukunft bei euch beiden. Ja, er möchte mit mir alt werden, absolut. Nur habe ich ihm jetzt irgendwann gesagt, du, es ergibt sich ja nicht, dass du mehr zu Hause bist und eigentlich wolltest du ja schon intensiv daran arbeiten. Und Wie viele Tage im Monat oder wie viele Monate im Jahr ist er weg? Letztes Jahr war er 9 Monate weg. Oh, das ist natürlich sehr lange. Ja, jetzt im Moment ist er immer nur eine Woche weg. Aber er könnte durchaus gucken, dass er regelmäßig zu Hause ist, aber ins Ausland gehen, das macht natürlich auch Spaß und genau das ist jetzt vor kurzem unser Thema gewesen, dass es natürlich für ihn angenehm und schön ist, weil er geht arbeiten, hat Feierabend und frönt dann seiner Freizeit. Ja. Wie ist das denn, wenn er hier ist, in Deutschland ist und ihr beiden seid zusammen? Wie läuft das denn zum Beispiel im Bett dann? Ja, das, vor einiger Zeit hatten wir da eigentlich gar keine Probleme. Es wäre auch daran eigentlich gar nicht aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Nur letztes Jahr hat er sich da halt was eingefangen und hat mich angesteckt. Und ich habe dieses Jahr schon 2 Mal Antibiotika nehmen müssen. Aha, das also auch noch. Er hat sich beim Fremdgehen was eingefangen? Ja. Und hat dich angesteckt? Und da wusstest du noch gar nicht, dass er fremdgegangen war? Ja, ich habe es vorher rausgekriegt, also dass ich da tatsächlich eine Infektion habe. Das hat sich dann erst später ausgestellt. Und aber als ihr zusammen geschlafen habt, wusstest du noch nicht, dass er fremdgegangen war? Nein. Das heißt, er ist auch noch fahrlässig dir gegenüber. Ja. Was hast du dir eingefangen? Wie nennt man das? Eine bakterielle Vaginose. Also nichts Schlimmes, aber es ist schon angenehm. Okay, aber die Frage war, wie der Sex ist bei euch. Der ist eigentlich super. Der ist eigentlich super. Wie ist das, der Umgang miteinander? Ist man respektvoll? Ist man zärtlich? Ja, eigentlich schon. Liebst du ihn? Ja. Fühlst du dich geliebt von ihm? Ich hätte bis vor 4 Jahren gesagt, ja. Jetzt ist es so... Oder sagen wir mal, seit ich jetzt weiß, dass er letztes Jahr nochmal fremdgegangen ist, fühle ich mich eigentlich nicht mehr geliebt. Vorher hätte ich immer gesagt, und das habe ich auch meiner Freundin gesagt, mit der ich darüber gesprochen habe, dass ich habe ja schon ein paar Beziehungen vorher gehabt, ich habe mich aber noch nie so geliebt gefühlt wie von diesem Mann. Na, vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt in dich hineinversetze, habt ihr übrigens Kinder zusammen? Ja, 1. Ein Kind, wie alt ist das Kind? 10. Wenn ich mich hier nicht hineinversetze, auf jeden Fall ist das Vertrauen angeknackst, aber heftig angeknackst. Ja, richtig heftig. Und ich finde, wenn sowas passiert ist, vor allen Dingen, wenn es nochmal passiert ist, dann muss der Auslöser war, auch was in die Waagschale werfen, wenn er es wieder gut machen will. Und einfach so zu sagen, wir machen so weiter wie vorher und ich freue mich, wenn du mir das vergibst und Strich drunter, finde ich ein bisschen wenig. Ja, da haben wir auch viele Gespräche drüber geführt, dass ich halt ein bisschen Wertschätzung haben möchte, dass ich auch irgendwo Resultat, er muss jetzt auch ein Opfer bringen, ne? So habe ich das versucht zu erklären. Dass, was wäre denn ein Opfer für dich? Na, dass er seine berufliche Flexibilität dann doch ein bisschen an den Nagel hängt. Okay, zumindest einschränkt. Ja, aber genau das Einschränken ist halt eben ein bisschen kompliziert, weil er ist selbstständig. Er kann also nicht unbedingt so machen, was er will. Weil wenn er nicht arbeitet, verdient er halt eben auch nichts. Und Ja, dann kommt natürlich die Abenteuerlust und die Reiselust dazu und irgendwann kam dann auch mal die Aussage, ich sei ja emotional viel zu stark an ihn gebunden, ich soll was für mich tun, ich soll mehr an mich denken, ich soll mein Leben leben und habe ihm dann irgendwann gesagt, hör mal, du, wir sind aber verheiratet, natürlich lebe ich mit dir, für dich und nehme Rücksicht auf dich und Das klingt nach einer doch eher tieferen, komplizierten Gemengelage, was du mir jetzt erzählst. Ja, er hat auch schon gesagt, wir haben ja eigentlich so ein bisschen verkehrte Welt. Ne? Er hat Scheiß gebaut und ich kämpfe. Also, ich finde, ihr müsstet zu einer Eheberatung gehen, Marie. Ja. Das finde ich schon. Lässt sich kaum umsetzen, weil er hat ja eigentlich so gut wie nie Zeit. Ja, aber das wäre das erste Opfer, was er bringen müsste, dass er das, ich weiß nicht, wie er das arrangieren könnte, aber dass er das arrangiert. Ich glaube, das ist mit einem Gespräch nicht getan. Ich glaube, ihr müsst richtig miteinander in fachmännischer Begleitung euch mal auseinandersetzen. Was ist da an Verletzungen, was will man, wie ist die Liebe, welche Perspektiven hat man und so weiter. Ja, die Perspektive ist halt eben, dass er zwar mit mir alt werden möchte, er aber trotzdem sein Ding machen will. Ja, genau. Und da habe ich dann gesagt, er soll dann gefälligst den Arsch in der Hose haben und ein Single-Leben führen, wenn er das möchte. Ansonsten muss er sich dann ein bisschen einschränken. Natürlich schränke ich ihn dann auch ein. Na, ich schlage vor, Marie, dass du es ihm doch... Hast du ihm das schon mal vorgeschlagen mit deiner Eheberatung? Das war Anfang des Jahres, dass wir da durchaus drüber gesprochen haben, dass da irgendwie professionelle Hilfe her muss. Mhm. Und ich hatte ihn dann auch eigentlich fast soweit und er sagte dann, naja, wenn du das unbedingt willst, dann gehe ich mit dir. Mhm. Dann mach mal, aber eigentlich braucht er das ja nicht, weil er weiß ja, dass es eigentlich nur an seinem Kindskopf liegt. Ne? Mhm. An seiner Neugier, seiner Abenteuerlust. Und warum ist daraus dann nichts geworden? Na, weil er halt ständig unterwegs ist. Weil er unterwegs ist. So, ich würde an der Stelle das Thema nochmal auf den Tisch legen, weil du bist einfach unzufrieden und du brauchst Klärung. Das ist einfach dein Bedürfnis im Moment und dem muss er auch Rechnung tragen. Und wenn er jetzt erst in 12 Monaten Zeit hat, mit dir eventuell dahin zu gehen, dann gehst du erstmal alleine. Hm. Das kann man auch zunächst. Aber sag ihm, dass es dein Anliegen ist und du es auch eigentlich erwartest von ihm, nachdem was geschehen ist, dass er da ein bisschen was in die Waagschale wirft. So, wenn das jetzt so weiterläuft, habe ich da kein gutes Gefühl bei euch beiden. Ja, genau, das ist halt auch mein Problem. Ich habe da auch nicht wirklich ein gutes Gefühl bei, weil wir haben natürlich dann auch über Anerkennung und so gesprochen und da habe ich dann gesagt, du, das, was du dir da holst bei den anderen Frauen, das kann ich dir nicht geben, weil ich kann ihn anhimmeln, wie ich will. Er weiß, dass ich ihn liebe. Mhm. Er weiß, dass ich ihn wertschätze, dass ich ihn lobe für das, was er leistet, was er tut. Und ich kenne ihn aber auch zu gut. Mhm. Ja, also das, Aufmerksamkeit, die er da von anderen kriegt, die ist von mir halt anders. Ne? Jetzt läuft mir hier die Zeit weg, Marie. Ja. Ich glaube, dass wir das jetzt auch nicht weiter klären können. Ich möchte gerne, dass mein Psychologe dir einige Adressen an die Hand gibt, an die du oder an die ihr euch wenden könnt. Ja. Was ich grundsätzlich so glaube, das habe ich gerade gesagt. Mhm. Ihr müsst euch auseinandersetzen und ihr müsst euch klären. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Liebe Marie, du legst bitte auf und der Frank, mein Psychologe heute Nacht, ruft dich zurück. Ja, okay. Und ich wünsche dir und euch alles Gute. Danke dir. Viel Glück. Ja, danke schön. Gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer. Toni ist hier. Toni ist 40. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Toni. Ja, ich bin aber nicht 50, sondern 40. Entschuldige bitte, das steht hier auch. Ich habe mich verlesen. Ja. Also Toni, 40 Jahre alt. Jo. Deswegen rufst du an. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe ein großes Problem. Und zwar, fällt mir auch schwer darüber zu reden, aber ich dachte, ich rufe dich mal an, ich habe einen Haftbefehl. Was hast du? Ja? Ein Haftbefehl. Ein Haftbefehl? Ja. Warum? Es ist so bei mir, dass ich in Haft muss Und du bist jetzt noch zu Hause? Bitte? Du bist jetzt noch zu Hause? Nein, ich bin nicht zu Hause, ich bin untergetaucht. Ne? Du bist untergetaucht? Okay, erzähl erst mal. Die Verständigung ist ganz schlecht. Ich verstehe dich wunderbar. Erzähl einfach mal von dir, was vorgefallen ist. Ja, es ist Folgendes vorgefallen. Und zwar geht es darum, ich hatte vor ungefähr einem Jahr oft immer sehr oft Panikattacken. Und ich war auf Bewährung raus, auch wegen Verkehrsdelikte. Und bin dann zum Krankenhaus mitten in der Nacht gefahren. Hatte aber einiges getrunken. Und wurde dann natürlich von der Polizei angehalten. Und da hatte ich da einen Bewährungswiderruf. Ne? Also du warst... Wurde rechtskräftig verurteilt. Ja. Nochmal zu klären, du warst im Knast wegen verschiedener Verkehrsdelikte. Ja, genau. Sag mal ein paar Stichworte. Da muss man ja schon heftig was auf dem Kerbholz haben, bevor man ins Gefängnis kommt. Was ist da passiert? Ja, so viel habe ich da nicht auf dem Kerbholz. Also es war dann immer so Fahren ohne Führerschein oder Trunkenheit im Verkehr. Sowas in der Richtung meistens. Und das hat sich gehäuft und dann kam es zur Haftstrafe. Ja, dann kam es dann mal zur Haftstrafe. Das Wie lange warst du im Knast? Insgesamt? Ja, wegen dieser Delikte. Ja. Ja, also ja, es war auch mal andere Delikte. Also insgesamt in meinem Leben knapp 7 oder 8 Jahre. Ah. Und das letzte Mal, worüber wir gerade gesprochen haben, wie lange warst du da? Das letzte Mal war dann, hatte ich einen Bewährungswiderruf, das war dann 6 Monate, ne? Mhm. So, jetzt bist du auf Bewährung draußen. Gewesen, ja. Gewesen. Fährst wieder besoffen Auto? Nee, dann bin ich mit dem Roller gefahren. Aber besoffen? Mit 2 Promille, ja. Mit 2 Promille. Wolltest in eine Klinik? Ja, ich wollte ins Krankenhaus fahren, ja. Wegen deiner Panikattacken? Panikattacken, genau. Und dann hatte ich Bauchkrämpfe, ich dachte Blinddarm oder so. Und ich steigere mich da auch gerne mal in was rein. Ja. Das war damals auch ganz, ganz schlimm. Und dann hatte ich aber auch einen Notarzt vorher angerufen, der ist nicht gekommen oder Krankenwagen. Dann hatte ich meine Freundin angerufen, die musste arbeiten, die konnte sowieso nicht kommen. Es war Monatsende, da hatte ich auch wenig Geld, konnte ich noch nicht mal mit Taxi fahren. Okay, aber jetzt keine Begründung dafür, dass du mit 2 Promille durch die Straßen bretterst. Ich verstehe nicht, warum kommt der Notarzt nicht? Ja, das verstehe ich auch nicht. Die haben gesagt, das wäre dann jetzt nicht so wichtig und ja. Da war ich auch alkoholisiert und dann ist er nicht gekommen, hat gesagt, okay, das so, läuft nicht. Dabei hat die Polizei dich erwischt? Ja. War das Zufall oder warum haben die dich erwischt? Durch Zufall, ja, weil es halt 2 Uhr war. Ich bin auch nicht lange hingefahren oder sonst irgendwas. Ja, und... Weil es 2 Uhr war. Weil es 2 Uhr war, hält die Polizei ja nicht jeden an, der auf dem Roller fährt. Nein, aber es ist hier relativ eine Kleinstadt. Mhm. Und dann ist das schon merkwürdig halt dann für die gewesen. Also das. Aber du bist nicht Schlangenlinie gefahren? Nein, bin ich nicht. Okay, die haben dich angehalten und dann somit ist es rausgekommen. Genau. Das heißt jetzt für dich? Ja, das heißt jetzt für mich, dass ich dann rechtskräftig verurteilt worden bin zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten. Mhm. Und dann auch noch eine Bewährung offen hatte von einmal 6 Monate und einmal 2 Monate. Mhm. Das ist dann widerrufen worden. Mhm. Ja, dann habe ich dann Widerspruch eingelegt oder also rechtliche Mittel ausgeschöpft. Ja, und jetzt steht 18 Monate Haft erstmal an. Weil du, obwohl du auf Bewährung draußen warst, erneut eine Straftat begangen hast. Ja, genau. Da hast du dir aber was eingebrockt. Bitte? Da hast du dir aber was eingebrockt. Ja, ich finde das auch total übel. Und ich bin auch jetzt mit den Nerven fix und fertig. Ich habe jetzt einiges verloren, ne? In der kurzen Zeit jetzt auch. Und ich habe das auch immer verdrängt. Jetzt bist du verurteilt zu der Strafe, die du gerade genannt hast. Und wann musst du deine Haft antreten? Hätte ich schon längst antreten müssen. Wann denn? Seit Februar. Seit Februar schon? Ja. Das heißt, du bist jetzt seit Februar untergetaucht? Ja, genau. Und wie fühlst du dich dabei? Ja, schlimm, ne? Also ich traue mich jetzt kaum noch aus der Tür. Ich trinke dann auch jeden Abend Alkohol, um das ein bisschen zu verdrängen, damit ich auch nachts schlafen kann. Wer weiß denn davon, dass du das tust? Zwei Menschen wissen das. Welche Menschen sind das? Ja, meine Freundin und mein Onkel. Was sagen denn die beiden zu dir? Bitte? Was sagen die beiden denn zu dir? Ja, mein Onkel, der sagt auch, ich kann immer vorbeikommen. Die Tür ist auf und er hilft mir auch. Und meine Freundin, ja, der geht es dabei, glaube ich, auch nicht gut. Ja, die Freundin wird dir doch was raten, die wird doch eine Meinung haben, die Freundin. Ja, hat sie mir heute klipp und klar gesagt. Na, und was? Ja, dass ich das hinter mich bringen soll, weil ich auch viel abends mal trinke dann, ne? Hm. Und also, im Klartext, die Freundin sagt, melde dich bei der Polizei. So ungefähr, ja. Nee, wahrscheinlich nicht so ungefähr, sondern so. Ja, sagt sie, ja. Mensch, Toni, wahrscheinlich heißt du gar nicht Toni, aber ich nenne dich dann Toni, weil du dich ja so angemeldet hast. Ja. Genau das sage ich natürlich auch zu dir. Das ist doch völlig klar. Willst du jetzt denn deine nächsten 30 Jahre auf der Flucht sein? Nein, das möchte ich nicht, aber es ist ja so, ich habe Panikattacken. Das ist das Problem. Und ich bin auch jetzt mittlerweile sehr ängstlich. Ich weiß nicht, das ist einfach jetzt so. Mhm. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit fertig werden soll. Und ich war ja schon mal in Haft. Ich bin das gewohnt. Ich weiß auch, was auf mich zukommt. Mhm. Aber ich bin unwahrscheinlich ängstlich. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich wirklich etwas Angst. Vor was genau hast du Angst? Ja, vor was habe ich Angst? Ja, das weiß ich nicht so genau. Ich weiß es nicht. Irgendwie nicht vor den Leuten, die da sind. Ich weiß, das ist... Was passiert denn eigentlich, wenn du dich jetzt stellst, wenn du dich bei der Polizei meldest? Wirst du dafür, dass du jetzt untergetaucht bist, auch nochmal bestraft? Nee, weil wenn man untertaucht oder so, das ist ja nicht strafbar. Ne? Ich werde ja nicht straffällig oder so. Oder ich gehe nicht klauen oder sonst irgendwas. Ne? Ja, du entziehst dich ja dem Zugriff des Staates. Aber ich weiß es nicht. Ja. Du wirst es besser wissen. Ja, Flucht ist legal. Flucht ist legal. Das habe ich auch schon gehört. Klingt ein bisschen absurd, aber ist so. Ja. Toni, ich glaube, wir müssen da gar nicht um den heißen Brei reden. Es gibt nur diese eine Option, diese eine Möglichkeit für dich. Alles andere ist Unfug. Unfug für dein Leben, Unfug für dich. Du reitest alle Leute nur rein. Deine Freundin hat völlig recht. Wenn ich deine Freundin wäre, würde ich dir so den Marsch blasen und sagen, Mensch Junge, mach das jetzt. Ist schon schlimm genug, dass du da besoffen im Motorrad gefahren bist, Roller gefahren bist. Mensch, Toni, du hast schon so viel Jahre Knast hinter dir und hast schon so viel Mist gebaut und dann machst du es nochmal. Ja, aber das war aus einer Notsituation heraus. Okay, ne? Das ist jetzt vergangen. Und das hatte zum Beispiel vor Gericht überhaupt keine Beachtung gefunden. Okay, aber das müssen wir jetzt auch gar nicht erörtern, denn das ist jetzt Vergangenheit. Jetzt ist es, wie es ist. Jetzt müssen wir nach vorne gucken und die einzige Chance, die du hast, ist, dass du dich jetzt der Strafe stellst und die Strafe absitzt und endlich danach anfängst, ein ordentliches Leben zu beginnen. Ja, das will ich ja auch. Ne? Ja, ich habe auch viel verloren. Meine Wohnung ist futsch. Ich hatte auch Haustiere, die sind futsch. Ich habe eigentlich alles verloren. Ne? Mhm. Ja, und aber dann zieh doch jetzt die Notbremse. Zieh jetzt wie mache ich das? Indem du heute Abend noch bei der Polizei anrufst und sagst, hier bin ich, holt mich ab. Ja, das mache ich mit Sicherheit nicht heute Abend. Dann machst es morgen früh. Ja. Machst es morgen früh. Ist auch egal. Du hast ja keine andere Alternative. Ja, langfristig nicht, ist mir auch. Nee, du hast keine Alternative. Und wenn du, es wird auch im Knast Psychiater geben, die dich auch behandeln können wegen deiner Panikattacken. Auch da wird es Möglichkeiten geben, dass man aber das ist nur oberflächlich, klar. Also das ist alles nur mag sein. Aber sagen wir mal, eine Eine kleine Zunächsthilfe wird man dir geben können durch Medikamente oder weiß ich was. Langfristig gebe ich dir natürlich recht. Aber das Wichtige ist jetzt, dass du dich stellst. Das ist für dein Leben das Allerbeste. Und auch für das Leben mit deiner Freundin. Deine Freundin wird dir dankbar sein, wenn du es machst. Und ich auch. Ja, ich glaube, wird sie schon sein, ja. Doch, denke ich auch, ja. Du hast dich jetzt in etwas hineinmanövriert, was wirklich sehr bedrückend ist, wenn man sich in dich hineinversetzt. Ja, aber das ist schlimm, ne? Ja. Ich trau mich auch, wenn ich auch aus der Tür gehe. Ich sehe dann überall immer die Polizei. Ja. Oder ich trau mich auch gar nicht mehr großartig raus. Ich gehe noch ein bisschen einkaufen. Ja. Also ich bin da nicht so abgebrüht, ne? Ja. Augen zu und durch jetzt, Toni. Ich kann dir nicht mehr sagen. Ich kann dir nicht mehr sagen. Morgen früh. Ich hoffe, dass dieses auch ernst gemeint ist. Ja. Ich drücke dir die Daumen. Wenn ich die nötige Kraft habe oder so, dann werde ich das wohl bestimmt mal hinkriegen. Und schönen Gruß an deine Freundin, die soll dir nochmal einen ordentlichen Tritt in den Hintern geben. Ja, die hört mit. Liebe Freundin von Toni oder wie der nette Mann hier heißt. Ja. Du bist völlig im Recht und nimm ihn hart dran, dass er sich morgen meldet bei der Polizei. Alles klar. Alles Gute. Ja, wegen Autogrammkarte ist jetzt schlecht, ne? Ja, das glaube ich auch. Dann mail uns nochmal. Ja, alles klar. Okay. Vielen Dank. Alles Gute. Toi, toi, toi. Danke. Tschüss. Wir haben 1.33 Uhr und das hier ist unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Hoffnung. Und ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Also wenn ihr in einer sehr schwierigen Situation seid, vielleicht seid ihr schwer krank, aber ihr gebt die Hoffnung nicht auf. Vielleicht vermisst ihr einen geliebten Menschen, vielleicht schon über viele Jahre, aber ihr gebt die Hoffnung nicht auf. Vielleicht seid ihr mal Opfer eines Verbrechens geworden, aber ihr gebt die Hoffnung nicht auf, dass der Täter gefunden wird. Oder vielleicht überhaupt seid ihr in einer sehr schwierigen Lebenssituation, unter Umständen auch seit langer Zeit schon, und ihr aber gebt die Hoffnung nicht auf. Mit euch möchte ich gerne morgen sprechen. Ihr Hoffnungsvollen, die ihr sagt, es ist zwar alles ziemlich finster und schattig in meinem Leben, aber ich kämpfe und ich gucke nach vorne und ich habe die große Hoffnung, dass alles gut wird. Aber zu diesem Thema gehört auch natürlich die andere Seite, nämlich die Hoffnungslosigkeit. Und demzufolge möchte ich auch gerne mit Menschen sprechen, die irgendwann gesagt haben, ich kann nicht mehr hoffen. Ich bin am Ende und meine Hoffnung ist zu Ende. Ich bin hoffnungslos. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann mailt uns doch bitte unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder während der Sendung. Morgen heißt das Thema Hoffnung. So, jetzt geht's weiter mit der Christina. Und Christina ist 21. Guten Morgen, Christina. Guten Morgen, Domian. Liebe Christina, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch sehr. Weswegen rufst du denn an? Also es geht um Folgendes. Ich habe ein sehr großes Problem. Ich habe einen Freund, der jetzt im Knast ist. Mhm. Seit wann schon? Seit über längere Jahre schon. Warst du mit dem zusammen? Ist das dann... Genau, ich war halt, ich habe eine Beziehung mit dem geführt und alles lief eigentlich super. Dann hat der halt einen Raubüberfall gemacht, kam halt somit in den Knast, was ich dann aber auch nachhinein so erfahren habe. Aber du sagst seit längeren Jahren, wenn du die Freundin von dem bist, musst du doch wissen, wie viele Jahre der schon im Knast ist. Also er ist jetzt seit 3 Jahren, fast 4 Jahren im Knast. Okay. Mhm. Genau. Wegen eines Raubüberfalls. Genau. Was hat er gemacht in ein paar Stichworten? Das waren halt mehrere Leute, die haben so gut wie Lottogeschäfte überfallen. Mhm. Und die Menschen, die da gearbeitet haben, bedroht? Also nein, bedroht nicht. Ich habe ja viel davon nicht mitbekommen. Also mir wurde das dann halt von meinem Freund so erzählt. Und dann halt das, was ich mitbekommen habe, die sind da unbewaffnet auch reingegangen. Sie haben sich dann halt die Orte beobachtet und gut ausgesucht. Das waren dann halt, sag ich mal, so dumme Menschen, die dann halt auch mal die Kasse so verlassen haben, auch mal nach hinten gegangen sind oder im Laden rumgelaufen sind. Und in der Zeit hat das dann halt stattgefunden. Mhm. Also Lottogeschäfte, so viel zu holen war dann ja da auch nicht, oder? Ja, nicht viel, aber wenn das dann halt mehrere waren, kam da schon viel bei raus. Okay, aber es waren mehrere Täter, die mussten das ja auch wieder teilen. Genau. Gut, oder auch nicht gut. Dazu ist er dann deswegen zu vier Jahren verurteilt worden. Also es waren insgesamt am Anfang 6 Jahre. Die Zeit wurde dann halt durch die Therapie bei dem verkürzt. Mhm. Genau. So, jetzt erzählen wir weiter. Das Problem ist, seitdem er im Knast ist, habe ich jemand anderes kennengelernt. Mhm. Und also Gefühle sind teilweise da, teilweise nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Bei dem Neuen? Aber genau. Mhm. Und er ist dann halt total verliebt in mich. Das sagt er auch ständig und der beweist mir das auch sehr oft. Und ja, jetzt habe ich dann halt auch viel mitbekommen, dass er, weil er mir dann halt was bieten möchte und weil er für mich da sein will und er selber dann halt arbeitslos ist. Wir sprechen jetzt von dem Neuen. Genau, von dem Neuen. Mhm, ja. Also ich habe die Angst beziehungsweise Befürchtung, dass er seine Eltern beklaut. Also dein neuer Freund, du hast Angst, dass der neue Freund die Eltern beklaut. Genau, damit der mir von dem Geld hat, halt was bieten kann, weil er ja selber arbeitslos ist. Ich dachte jetzt, dass du in einem inneren Konflikt bist. Ich habe einen Freund im Knast und habe mich auf jemanden Neuen eingelassen. Das ist doch auch ein Konflikt. Auch, das auch, ja. Ja, allerdings, ich finde, also du musst erst mal klar Schiff machen bei dir. Gut. Also der im Knast ist, weiß von dem, was hier gerade abgeht, gar nicht. Davon bin ich jetzt fast ausgegangen. Ja. Wie lange läuft das denn mit dem Neuen schon? 8 Monate. Auch Sex und so. Alles volles auch, Programm. Ja, mhm. Genau. Und wie oft hast du Kontakt mit dem im Knast? Also am Anfang war das ja sehr wenig. Dann wurde es halt mehr. Er darf jetzt mittlerweile auch für 8 Stunden nach Hause. Mhm. Ohne Begleitung. Er darf auch mal am Wochenende zu Hause übernachten. Aber weil der Neue jetzt da ist und ich dann halt beide nicht mit nach Hause nehmen kann, verzichte ich dann lieber auf den, der im Knast ist. Mhm. Also ich sehe den vielleicht alle 2 Wochen einmal durch sehr viele Ausreden, die ich dem dann mitteilen muss. Dem Freund im Knast? Genau. Wittert der nicht? Das ist doch komisch. Der hat eine Freundin draußen und er hat Ausgang und er kann nicht zu dir gehen. Das muss ihn doch schutzig machen. Ja, das Problem ist, wir sind gerade halt am Umziehen auch. Mhm. Und dann habe ich halt sehr viele Ausreden. Ne? Dann sage ich mal, ich muss dahin, dorthin, ich muss das machen. Du lügst dich da so durch. Genau. Was empfindest du denn noch für den im Knast? Es ist eigentlich gar nichts mehr da, ein Gefühl. Gar nichts mehr da? Nee. Und warum sagst du ihm das nicht? Also ich will das selber nicht verstehen. Wir haben schon mal versucht, darüber zu reden. Wir haben oft versucht, darüber zu reden. Er hat dann auch mal Verständnis gezeigt. Und war auch selber der Meinung, dass wir die Beziehung dann beenden sollen, damit ich mein Leben gehen kann. Und hat das dann aber im Endeffekt doch nicht akzeptiert. Und dann hat er mir immer Steine in den Weg gestellt und was er dann machen soll, wenn er raus ist. Was er machen soll oder was er machen will? Wenn ja, also was er machen soll. Er hat keine Familie, er hat keinen, der für ihn da sein wird. Mhm. Und ich bin die einzige Bezugsperson. Wie lange muss er doch im Knast bleiben? Das sind fast 1 Jahr jetzt noch. Mhm. Das ist ja so eine Art offener Vollzug, ne? In dem er da ist. Ja. Also Christina, bevor wir jetzt über die andere Geschichte reden, finde ich, solltest du das erstmal richtig klären mit diesem Mann im Knast. Dass du ihm unmissverständlich klar machst, dass das nicht geht. Wenn er jetzt nämlich noch 1 Jahr im Knast ist, er wird da betreut, er hat da seine Lebensstrukturen, kann er sich eher damit abfinden, als wenn du ihn vor vollendete Tatsachen stellst, in dem Moment, wo er wirklich draußen ist, dann ist das noch viel härter für den. Jetzt kann er vielleicht mit dem Gefängnispsychologen noch drüber reden und er ist eher geschützter. Mhm. Wenn du wirklich sagst, du hast überhaupt gar keine Gefühle mehr für den, musst du das sagen, finde ich. Ja. So. Ja, ich habe das halt sehr oft vorgenommen und die Angst war dann halt da, ne? Ja, ich verstehe das ja auch. Das ist natürlich hart, auch für ihn. Das tut mir ja auch für ihn leid. Aber das ist nun mal so. Du kannst ja nicht nur aus Mitleid mit ihm zusammen sein. Außerdem betrügst du ihn ja sowieso schon. Ja, das stimmt. So, jetzt zu der anderen Geschichte. Ja. Du hast Angst, dass der seine Eltern beklaut, damit er dir was bieten kann. Genau. Da musst du aber richtig auch klar bekennen, dass du das nicht gut findest und dass du das nicht möchtest. Also ich habe ihm sehr viel schon gesagt. Er hat auch sehr viel für mich versucht und so auch jetzt finanziell zu unterstützen. Und er hat mal dann halt Zeitung ausgeteilt oder da geholfen, hier geholfen beim Umzug und alles und hat so mit ein paar Euros verdient. Was er aber dann wiederum nur für mich ausgegeben hat. Ich habe ihm auch sehr oft gesagt, dass ich das nicht möchte, dass ich damit auch nicht einverstanden bin. Aber er denkt, dass er mich dann halt nur so behalten kann. Gut, dann hast du einen Job im Moment? Ja, ich arbeite. Gut, dann hast du dein Einkommen. Genau. Da musst du dem das unmissverständlich klar machen, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, was er dir an materiellen Dingen schenkt, was du für ihn empfindest. Ja, aber das versteht der nicht. Da musst du ihm sagen, dass er kaputt macht mit einem solchen Verhalten, dass du willst keinen Dieb, keinen jemand, der seine Eltern beklaut, als Freund haben. Aber er hat es noch nicht gemacht, er will es machen, oder wie? Also nein, ich weiß nicht, ob der das jetzt wirklich macht, aber das war halt in letzter Zeit so, wenn wir mal abends weggehen wollten, ist er dann halt, habe ich den kurz nach Hause gefahren. Ich habe dann halt vor der Tür gewartet und ich wusste genau, er hat kein Geld. Dann war er plötzlich oben bei den Eltern und hatte dann wieder Geld, ne? Aber vielleicht haben die dem das gegeben. Ich weiß von den Eltern, dass die auf jeden Fall den nicht finanziell unterstützen. Okay, der hat das genommen. Ja, und dann denke ich mir halt dann in meinen Teilen und denke mir, dass er das genommen hat. Und das kam dann jetzt hintereinander ein paar Mal vor. Christina, musst auf den Tisch schauen. Ja. Du willst einen ehrlichen Freund. Das will ich tun, ja. Ne? Das finde ich auch. Und das musst du auch ihm klar machen. Du musst ihm ich finde, du musst ihm das so unmissverständlich klar machen, dass du keinen Bock auf ihn hast, wenn er klaut. Ja. Dann soll er, was ist denn das bei ihm mit der Arbeit? Hat er eine Ausbildung? Nee, Ausbildung hat er nicht gemacht. Er hat damals einen Abgang gehabt von der Schule, aber er hat sich dann halt sehr viel um Job und alles Mögliche bemüht. Er war auch jetzt, bevor der arbeitslos geworden ist, hat er bei dem Bruder gearbeitet. Der Bruder ist dann halt selbstständig. Ja, das hat da alles irgendwie nicht geklappt. Und jetzt ist er seit mehreren Monaten schon arbeitslos. Wie alt ist er denn? Der ist 23. Ja. Gut, dann soll er sich auf seinen Hintern setzen, dass er Arbeit findet. Dann kann er dir auch Sachen kaufen, aber nicht so. Ja. Könnte ich, wenn ich du wäre, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass mein Freund für mich klaut? Nee, das kann ich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja. Das verletzt mich auch total. Ja, ne? Genau. Ich will dem das ja auch klar machen und ich versuche dem auch jedes Mal klar zu machen, dass das mit Geld alles nicht klappt. Ich versuche schon auch, wenn wir weggehen, dann halt alles zu bezahlen. Damit der bloß kein Geld ausgeben muss, ne? Wahrscheinlich fühlt er sich in seiner Ehre gekränkt, dass du bezahlst und nicht er. Ja, das ist ja auch das Problem, dann denke ich mal, weil das halt ein Mann ist, ne? Aber Ehre hin, Ehre her, das rechtfertigt keine Straftat. Und das ist eine Straftat, die er da begeht. Liebe Christina, klares Frauenwort, ne? Musst du sagen. Dann wünsche ich das. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, so, und die andere Sache musst du regeln. Das werde ich auf jeden Fall machen. Dann wünsche ich bei beidem viel Glück. Vielen Dank, Domian. Ganz Dank. Gerne, Christina. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Unser Thema morgen nochmal, der Hinweis ist das Thema Hoffnung. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sehr hoffnungsvoll sind, obwohl ihr Leben eigentlich ziemlich traurig ist und ziemlich finster ist. Ist das bei euch der Fall? Seid ihr vielleicht sehr schwer krank? Hattet ihr einen heftigen Schicksalsschlag, wo viele Menschen denken würden, oh Gott, ich kann nicht mehr. Aber ihr sagt, ich habe die Hoffnung, ich komme da raus. Mit euch möchte ich gerne morgen sprechen. Ihr könnt euch per Mail anmelden, domian@wdr.de oder morgen während der Sendung oder vor der Sendung natürlich auch ab 0 Uhr anrufen. Thema Hoffnung. Hier ist Sina. Sina ist 33. Guten Morgen, Sina. Guten Morgen. Hallo, Sina. Hallo. Weswegen rufst du an? Es geht darum, dass ich vor kurzem geheiratet habe, also letzte Woche Freitag. Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. Und am Anfang hat eine gesprochen, da ging es ums Betrügen. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Am Anfang ging es darum, also ich glaube, die erste Person war, die angerufen hatte, weil ihr Mann sie betrogen hat. Und das, glaube ich, zweimal. Ich habe es immer nicht verstanden. Wer hat dich angerufen, dass ihr Mann sie betrogen hat? Nein. die erste Person, die bei euch angerufen hat. Ach so, ja, genau. Die Marie. Genau, genau. Mhm, mh. Genau, und deswegen hatte ich eigentlich nur dort angerufen. Okay. Und ja, dass ich mir selber nicht sicher bin, weil, wie gesagt, letzte Woche Freitag geheiratet. Kaum Unterschied haben wir, also beziehungsweise ich bin 33 und er ist halt 61. Ich bin die vierte Person, mit dem, ja, also beziehungsweise dass in der Ehe betrogen worden ist. Moment, du bist seit Freitag verheiratet. Ja. Mit diesem 61-jährigen Mann. Genau. Und er hat dich jetzt schon betrogen? Nein, ich bin die vierte Person in der ersten Ehe. Ach so, du bist also die Fremd, mit der er fremdgegangen ist. Genau. Ja. Und jetzt hast du Sorge, wenn er damals fremdgegangen ist, könnte er jetzt auch fremdgehen. So ist es. Ja, die Sorge hätte ich auch, allerdings. Und du warst die vierte Person, von der du weißt, vielleicht waren da noch andere. So ist es. Und weil ich ja jetzt noch nicht so, wie gesagt, weil ich ja ein Kind erwarte. Mhm. Du erwartest ein Kind. Genau. Wie lange kennst du überhaupt diesen Mann jetzt schon? Über 5 Jahre. Ah ja. Und in diesen wart ihr wirklich 5 Jahre auch schon zusammen oder war das diese Betrügereizeit? Die ging, glaube ich, über 2 Jahre, dass ich halt geheim war. Mhm. Und dann hat er sich aber wirklich offiziell zu dir bekannt und jetzt habt ihr geheiratet. Ja, vor einem Jahr war die Scheidung erst. Ach so. Was gibt dir denn, gibt es im Moment irgendeinen Verdacht, einen Anlass, dass er vielleicht fremdgehen könnte? Die Angst einfach nur. Einfach nur die Angst, weil du ihn kennst, was er gemacht hat früher. Richtig. Nun ist er 61, da gab es ja noch eine... Gab es ja viel Zeit auch noch, bevor du ihn kennengelernt hast. War das immer einer, der viel fremdgegangen ist? Ja, wie gesagt, 4 Personen vorher. Naja gut, aber noch weiter vorher, vor 20, 30 Jahren, wie war der da drauf? Normal. Soweit du das weißt. Eben. Mhm. Ich fand es sehr interessant, was du eben gesagt hast, von wegen Hoffnung. Das nächste Thema wird wahrscheinlich morgen sein, hast du gesagt. Mhm, mhm. Wir haben mal vor 2,5 Jahren telefoniert miteinander. Mhm. Und da ging es um Missbrauch. Mhm. Und was mir passiert ist. Und dass ich auch das alles nicht zulassen konnte. Vertrauen und so weiter, was darauf gebaut ist. Mhm. Und deswegen habe ich ja noch mehr Befürchtung, noch mehr Angst. Ich verstehe. Das heißt, du hast dich diesem Mann geöffnet. Und genau. Hast ihm Vertrauen geschenkt. Genau. Und hast große Angst, dass er das Vertrauen missbraucht. Und das wäre eine ungeheure Verletzung für dich. Richtig, weil er macht doch keine Anstalten, zusammenzuleben, weil er hat seine Wohnung, ich habe meine Wohnung. Trotzdem, dass ich ein Kind erwarte. Genau, du erwartest sein Kind und ihr wollt nicht zusammenziehen, obwohl ihr jetzt sogar verheiratet seid. So ist es. Warum habt ihr eigentlich geheiratet? Ich muss sagen, verstandsmäßig wegen dem Kind. Mhm. Naja. Weil er ist verbeamtet. Ist ja auch dann okay, ja. Deswegen. Das war für mich der einzige Grund, weil... Hast du ihm denn mal deine Sorgen oder auch deine Ängste erzählt? Nein, weil es bei ihm keinen Sinn mehr gibt. Mhm. Das heißt, er hat so sein eigenes Leben, hat seine eigene Wohnung. Du hast gar keinen richtigen Zugriff, was da so alles passiert. Du weißt es. Genau. Mhm. Richtig. Obwohl, ich frage es nochmal, es gibt keinen Indiz im Moment. Keinen Hinweis, dass da eine andere Frau ist. Richtig. Wie verhält er sich dir gegenüber denn? Ja, wenn wir halt zusammen sind, dann habe ich schon das Gefühl, dass er da ist, aber... halt begrenzt und immer so eine Zeit, einfach, dass er, er will seine Ruhe haben. Da habe ich nichts gegen, ich bin ja nicht anders. Mhm. Aber das klingt, ich finde es einfach komisch, weil ich halt jetzt ein Kind erwarte und weil ich meine einfach, mag ich altmodisch sein, aber das gehört dazu, einfach dazu, ja, dass man. Finde ich allerdings auch, Sina. Das hat mit altmodisch nichts zu tun, dass man dann auch zu seiner Partnerin steht und dass man dann ein gemeinsames Leben plant und sich engagiert. Das klingt sehr ernüchternd, wie du ihm beschreibst. Ja. Habt ihr guten Sex gehabt in der letzten Zeit? Nein. Auch das nicht mal? Nee. Wie kommt das? Er würde wahrscheinlich sagen, weil ich alt geworden bin. Wie alt? Ich erinnere daran, du bist 33. Genau. Er würde sagen, weil du alt geworden bist? Nein. Weil er alt ist. Ach so, weil er alt geworden ist. Ach so. Ja. Mhm. Stimmt das? Hat er keinen Bock mehr? Ja, wie gesagt, wir sind jetzt im Urlaub, wir haben zwei Einzelzimmer. Ich sitze hier gerade im Hotelzimmer. Ach, nee, das hast du gar nicht gesagt. Ihr seid jetzt im Urlaub und ihr habt Einzelzimmer? Ja. Das ist ja krass. Wir sind hier in Trier und ich bin ja eigentlich in Rheinland-Pfalz. Ich bin hier in Rheinland-Pfalz und wohne in Nordrhein-Westfalen. Und er liegt im anderen Zimmer nebenan und pennt? Zwei Etagen tiefer. Warum habt ihr da nicht zumindest ein Doppelzimmer? Das liegt eigentlich nur daran, dass er schnarcht und ich nicht. Mhm. Und dass mich das halt nervt und deswegen. Wollte er die Heirat eigentlich auch? Er hat nur gesagt, ja, ich glaube, ich hätte dich im Herbst geheiratet. Ach so. Weil ich habe den ja im Endeffekt gemacht, den Antrag. Mhm. Weil ich ja meinte, dass es besser wäre, weil es einfacher ist heutzutage auch noch, weil ich habe das Gefühl, man ist es immer noch so stehen geblieben. Mhm. Für das Kind selbst. Mhm. Also man müsste sonst die und die Behördengänge gehen, man müsste das und das anerkennen, man müsste das und das zahlen und wenn man verheiratet ist und das ein eheliches Kind ist, ist es einfacher. Aber ich höre daraus, das ist wirklich der einzige Grund, das Kind. Richtig. Da ist keine Leidenschaft, keine Liebe, kein Begehren, keine Zärtlichkeit, nichts mehr. So ist es. Es ist nicht mal mehr eine gute Freundschaft, oder? Nee, also über Gedanken und über intime Dinge kann man eigentlich nicht so wirklich mit ihm sprechen. Aber dann, Sina, ist es dann nicht letztendlich auch egal, wenn er irgendwie jemand anderen hat? Ihr seid ja sowieso entzweit eigentlich, was eure Herzen betrifft. Du könntest doch dann denken, na okay, wir machen das jetzt das Beste für das Kind, damit das in geordneten Strukturen aufwächst. Ich lasse ihn in Ruhe, er lässt mich in Ruhe. Man trifft sich ab und zu und dann ist es gut. Ja, wie auf morgen gemünzt, Hoffnung. Mhm. Dass man. Aber du hast doch auch kein Gefühl mehr für ihn, oder? Wie gesagt, gefühlsmäßig ja, verstandsmäßig gar nicht. Also wenn ich jetzt nur meinen Verstand einschalten würde oder tue, dann gar nicht. Dann würde ich sagen, von A bis Z passt es hin und vorne nicht. Mhm. Wir haben keine Interessen gemeinsam, wir machen nichts gemeinsam. Aber das Gefühl ist vielleicht dann eher eine Illusion, der du nachhängst. Denn das Gefühl nährt sich ja nicht durch zum Beispiel ein anderes Gefühl von ihm. Ja, aber wenn Berührung mich nicht beim Berühren würden, dann würde ich das jetzt bejahen, aber Berührung tun noch was mit mir. Hm. Das ist eine schwierige Situation. Du warst damals wegen der wegen des Missbrauchs in einer Therapie. Nee, gar nicht. Ich hatte dich nur angerufen. Ja. Ich hatte auch gesagt, dass ich in keiner Therapie war und du fandest das nicht gut, dass die Eltern trotzdem es getan haben. Wie gesagt, du wirst dich wahrscheinlich nicht erinnern, wie gesagt, das ist über 2,5 Jahre her. Mhm. Und aber ich werde dir sicher eine Therapie empfohlen haben. Ja, klar. Mhm. Du hast auch gesagt, es hat mich auch eine Frau angerufen. Und ich frage es deshalb nicht um das alte Gespräch nochmal aufzuwärmen. Diese Situation ist wirklich schwierig. Und die ist besonders schwierig aufgrund deiner Vergangenheit. Und wenn die Vergangenheit noch gar nicht therapeutisch aufgearbeitet ist, halte ich es gerade jetzt für ganz dringlich, Sina, dass du dir persönlich professionelle Hilfe holst, um auch mit dieser Lebenssituation klarzukommen. Warum bist du eigentlich nie zu einem Psychologen gegangen? Weil meine Mutter eine Psychologin ist. Weil was? Weil deine? Meine Mutter ist selber eine Psychologin. Und? Und das hatte ich dir damals auch gesagt. Und hast du kein Vertrauen in Psychologen? Richtig, weil ich ja auch keine Bindung zu meiner Mutter habe. Ja, verstehe, aber da müsste man... Baut sich halt so auf, ne? Bitte? Es baut sich halt so auf. Ja, aber da, ich finde, da musst du jetzt einen Sprung über deinen Schatten machen. Weil alle Psychologinnen sind natürlich nicht so wie deine Mutter. Ich verstehe, dass du die Aversion erstmal hast. Da sollte es vielleicht auf jeden Fall auch ein Mann sein, ein Psychotherapeut, mit dem du dich beschäftigst. Aber du brauchst Hilfe. Ich finde, du brauchst einfach eine gute professionelle Unterstützung. Wegen der Vergangenheit, aber auch wegen dieser Zukunft, wegen dieser Gegenwart, um dann in der Zukunft gut leben zu können. Du bist ja ganz alleine mit dir. Und du bist schwanger, du bist bald Mutter, wo man eigentlich dann gerne sich mitteilen will und wo man das gemeinschaftlich erleben will und du sitzt da und... Und für mich. Und das für dich. Mhm. Ja. Wie lange seid ihr jetzt da in Urlaub? Nur die eine Nacht. Ach so. Also morgen jetzt wieder nach Hause. Ja. Und wie war das jetzt heute, also den letzten Tag? Wie... So ja, sie war mal meine Schwester und war auch nicht sehr gut. Mhm. Also ihr geht's wirklich nicht gut, ne? Kann man sagen. Nö, gar nicht. In wie vielen Monat bist du? 13. Woche. 13. Woche. Mhm. Also, Sina, ich möchte gerne, dass du jetzt auch nochmal mit meinem heutigen Psychologen sprichst, mit dem Frank. Fände ich ganz gut. Du bist gebremst. Oder? Ja. Er kann dir auf jeden Fall mal was in die Hand geben. Weißt du, worum es mir eigentlich auch geht, ist einfach, dass du eine Stütze noch hast im Leben, mit der du dich kontinuierlich und regelmäßig austauschen kannst. So, wir beide haben jetzt 10 Minuten, 12 Minuten miteinander geredet und dann war es das. Aber wenn du einen Therapeuten hast, kannst du jede Woche dahin gehen und du kannst über dich und dein Leben sprechen. So musst du alles alleine entscheiden. Ja, man kann sich dran gewöhnen. Bitte? Man kann sich dran gewöhnen. Ja. Aber du kannst ja mal ein paar Worte mit dem Frank sprechen. Ich meine, das schadet ja zunächst mal nichts. Ja, aber ich will dich jetzt auch nicht bedrängen. Wenn du sagst, nein, ich will es nicht, dann ist es auch okay. Nee, warum nicht? Gut. Dann machen wir es, Rosina. Jetzt ist auch die Sendung gleich rum. Dann bitte ich dich aufzulegen, der Frank ruft dich an. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du dein Leben gut in den Griff bekommst. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute für die Schwangerschaft. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Benjamin Vlies. Morgen heißt unser Thema Hoffnung. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die trotz eines schweren Lebens sehr hoffnungsvoll sind. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer oder gerne mailen, domian@wdr.de oder natürlich auch während der Sendung anrufen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye-bye.